haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Alters-WG. Erster Teil. Ich bin es gewohnt, allein zu leben. Es gibt allerdings Menschen, für die gibt es nichts Schöneres, als sich täglich über ihre Mitmenschen zu ärgern. Dies ist einer der Gründe, weshalb es WGs gibt. Ein anderer ist finanzieller Natur und liegt mir deshalb näher. Dass Leute aus kulturellen oder sonst wie gearteten schönen Motiven zusammen in eine Wohnung ziehen, soll zwar vorkommen, ist aber nicht mein Bier. Frau Hösli, meine neue Klientin, fand den Gedanken toll, nur die Ausführung miserabel. Es hätte so schön werden können. 6 alte Menschen zusammen in einer schönen kleinen Villa. Gegenseitiger Respekt, Nähe, aber auch Distanz. Und vor allem viel, viel Toleranz. Doch was ist daraus geworden? Na was wohl? Die Damen und Herren gehen sich auf den Keks und benehmen sich wie im Kindergarten. Schlimmer, viel schlimmer. Er hat alle umgebracht. Wer hat alle umgebracht? Kamenski. Und jetzt will er mich umbringen. Aber ich werde mich zur Wehr setzen. Mich kriegt er nicht. Vergiftet hat er all die anderen. Kamenski ist ein Massenmörder. Doch die Polizei unternimmt nichts. Die Alters-WG ist auf Sie und diesen Kamenski zusammengeschrumpft? Das können Sie laut sagen. Wieso? Sind Sie schwerhörig? Ich doch nicht. Ich lese jeden Tag Zeitung und ich weiß Bescheid, was auf der Welt so vor sich geht. Was aber geht in Ihrer WG vor? Kamenski schreckt vor nichts zurück. Gift, Schusswaffen, Messer, Sprengstoff. Ich traue ihm alles zu. Und niemand beschützt mich, nicht mal meine Tochter. Alle glauben, dieser Kamenski sei ein netter Mensch. Dabei ist er skrupellos. Weshalb ziehen Sie nicht einfach aus? Kapitulieren vor diesem Menschen? Nie und nimmer. Heroisch werde ich ihm entgegentreten. Mein ist die Rache. Um Gnade wird er winseln. Doch ich werde ihm nicht vergeben. Ihm nicht. Mörder, der er ist. Sie war aufgestanden und deklamierte ihren Text wie eine schlecht bezahlte Darstellerin an einer Provinzbühne. Ich applaudierte lustlos, während sie sich verneigte und dabei laut aufstöhnte und sich ans Kreuz fasste. Ich fasste die frischen Hunderter, die sie mir auf den Schreibtisch legte, und war einen Moment lang glücklich. Eine Stunde später traf ich Kamenski. Er verschanzte sich in seinem Zimmer in der alten Villa und schaute nervös aus dem Fenster, während er sprach. Sie sind draußen. Ich spüre es. Wen meinen Sie? Die Pollen, Gräser und Gase, die unser Immunsystem reizen? Die Armee dieser Frau Hösli. Mich kann sie nicht täuschen mit ihrem gebrechlichen Getue. Sie ist die Chefin über eine private Armee, die mich vernichten möchte. Doch noch ist die Schlacht nicht geschlagen. Waren Sie beim Militär? Die wollten mich nicht. Die stehen mir auf Typen wie Sie, Kamenski. Allerdings, ich habe eine Nahkampfausbildung. Ich stand sogar in Diensten eines ausländischen Geheimdienstes. Und wie viele Feinde haben Sie erlegt? Für die Liquidation waren andere zuständig. Diese Frau Hösli arbeitet für den Mossad, das CIA... Oder die Schweizer Käseunion. Diese WG scheint nicht gerade wohltuend für die geistige Gesundheit ihrer Bewohner zu sein. Alles nur Tarnung. Man hat mich ganz bewusst in diese WG verpflanzt. Dieser Sozialarbeiter steckt mit dem Feind unter einer Decke. Er hat mich dazu gebracht, meine Einzimmerwohnung in Schwammendingen aufzugeben. Nicht einmal meinen Wellensittich durfte ich mitnehmen. Hansli ist vor Kummer gestorben. Auch ich wäre beinahe vor Kummer gestorben. Doch dann entdeckte ich, dass Frau Hösli eine Agentin ist. Der Kalte Krieg geht weiter. Glauben Sie mir. Er zeigte mir einen Plan, auf dem viele Kreise und Pfeile eingezeichnet waren. Angeblich stammte der Fetzen Papier von einem Obersten des russischen Geheimdienstes. Seltsam war nur, dass auf der Rückseite der Aufdruck von Hanselmann Delikatessen zu lesen war. Ein Laden gleich um die Ecke. Der Soziologe, der das Alters-WG-Projekt begleitete, wusste auch darauf eine Antwort. Wir befinden uns in einer absolut interessanten Phase des Projektes. Diese gegenseitigen Anschuldigungen gehören dazu. Toleranz ist lernbar, aber dieser Lernprozess ist mit Schmerz verbunden. Diese alten Menschen zeigen uns den Weg in eine absolut bessere Gesellschaft. Na dann, gute Nacht. Von den 6 Bewohnern sind nur noch 2 Verrückte übrig geblieben. Wieso kamen keine neuen dazu? Ursprünglich wollten wir das, nachdem die anderen 4 kurz hintereinander verstarben. Aber sobald wir einen Kandidaten oder eine Kandidatin präsentieren, verschwören sie und Kamensky absolut gegen diese Person und ekeln sie innerhalb weniger Stunden hinaus. Und die 4 anderen starben eines natürlichen Todes? Absolut natürlich. Es kann sein, dass sie ein paar Jahre länger gelebt hätten, wenn wir sie frühzeitig aus der WG geholt hätten. Aber dafür haben sie noch ein paar Wochen absolut intensiv gelebt. Das ist doch auch etwas, oder? Absolut. Wie bitte? Ich danke Ihnen für das aufschlussreiche Gespräch. Dafür sind wir Soziologen schließlich da. Der Mensch ist als solcher sozial verträglich, absolut verträglich. Aber unter uns, diese alten Knacker, haben manchmal nicht mehr alle Tassen im Schrank, hocken viel zu lange vor dem Fernseher und schauen sich alles an, was über die Scheibe flimmert. Meiner Mutter hatte ich den Fernseher schon lange weggenommen. Sie musste mir täglich berichten, wie viele Seiten soziokulturell wertvolle Bücher sie gelesen hat. Absolut natürlich. Ich wünschte mir einen Blitzschlag herbei, doch er kam nicht und so blieb der Soziologe munter und ich erschlagen. Als ich mich wieder der Villa näherte, kam eine energische Frau auf mich zu und zeigte mit dem Finger auf mich. Sie sind dieser Detektiv, den meine Mutter engagiert hat. Hat sich das schon in der Stadt herumgesprochen? Ich muss mit Ihnen reden, jetzt sofort. Soweit ich das beurteilen kann, tun Sie das bereits. Was auch immer meine Mutter Ihnen zahlt... Ich zahle mehr. Solche Gespräche verschönern meinen Tag. Ich möchte, dass Sie ein Auge auf meine Mutter werfen. Je nach Honorar würde ich auch mein zweites opfern. Hat sie Ihnen gesagt, dass sie in Gefahr ist? Sie glaubt, dass dieser Kamensky ein Massenmörder ist. Ich möchte, dass Sie ihn beschützen. Ihn? Vor wem soll ich Kamensky beschützen? Vor seinen Wahnvorstellungen? Vor meiner Mutter. Sie ist es, die anderen WG-Paten auf dem Gewissen hat. Sie ist raffiniert. Niemand kann ihr etwas nachweisen. Aber ich weiß, dass sie es getan hat. Meine Mutter ist gefährlich. Ich freute mich über das neue Honorar, das in meinen Taschen landete, und wunderte mich darüber, weshalb solche Tage in meinem Leben so selten sind. Nicht, dass ich jeden Auftrag annehme, der mir angeboten wird, aber von etwas muss unsereins schließlich leben, oder? Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Alters-WG. Erster Teil. Haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Alters-WG. Zweiter Teil. Was bisher geschah? Frau Hösli lebt in einer Alters-WG, einem Pilotprojekt der Stadt, das allerdings ein wenig aus dem Ruder gelaufen ist. Von den ursprünglich 6 Bewohnern sind nur noch 2 am Leben und diese beschuldigen sich gegenseitig des Mordes. Maloney spricht mit Kamensky, dem einen Überlebenden, und mit Frau Höslis Tochter. Diese beauftragt Maloney, ein Auge auf ihre Mutter zu werfen, da sie um das Leben von Kamensky fürchtet. Zwei Tage später lebten noch immer beide WG-Bewohner, was vor allem den Soziologen erstaunte, der insgeheim auf eine Eskalation hoffte, die er gerne in einem Bestseller verewigt hätte. Eine junge Journalistin interessierte sich ebenfalls für die streitbaren Alten. Ich finde das irgendwie gut, dass man den alten Menschen eine Chance gibt, neue Lebensformen zu probieren. Schade finde ich nur, dass man die Kulturen zu wenig berücksichtigt hat. Es hätte unbedingt auch ein Moslem, ein Schwarzer, eine Asiatin und eine Behinderte in die WG gehört. Und ein Indianer. Aber der hätte geraucht und das wäre politisch nicht korrekt. Das, was hier vor sich geht, ist absolut exemplarisch für die ganze Gesellschaft. Hier der Prolet Kamensky, von Geburt an mit dem Stigma des Unterdogs behaftet, und da die Bürgerstochter Hösli mit dem sicheren Instinkt der Mächtigen dieses Landes. Das ist Klassenkampf, das ist Revierverhalten, das ist absolut, einfach absolut. Irgendwie finde ich es gut, dass wir in der Zeitung nicht nur über die schönen Seiten einer solchen WG berichten. Natürlich gibt es Konflikte. Wer wäscht ab, wer stellt die Müllsäcke vor die Tür und so. Genau. Wer bringt wen um und wie schreiben wir das in der Zeitung, ohne die braven Leser zu erschrecken? Als Soziologe begegne ich dem Experiment vorurteilsfrei. Das ist absolut notwendig. Das finde ich irgendwie ganz gut, denn mit Vorurteilen kommen wir nicht weiter. Ich finde es auch falsch, wenn wir von alten Menschen reden. Ich schreibe lieber von lebenserfahrenen Menschen. Zu denen Sie sicher nicht gehören. Das finde ich irgendwie nicht gut, was Sie sagen. Die Journalistin ging und der Soziologe schwieg. Ich ging ebenfalls und kippte in einer Bar ein paar Gläser, ehe ich mich wieder in die Villa wagte. Zu meiner großen Überraschung hatte die WG einen neuen Bewohner erhalten, der allerdings nicht gerade enthusiastisch begrüßt wurde. Ich mag ihn nicht, er soll wieder abhauen. Genau, er passt nicht zu uns. Er riecht so seltsam und er ist ungebildet. Zu welchem Geheimdienst gehören Sie? Ich gehöre niemandem. Die Polizei hat 3 anonyme Hinweise gekriegt. Der erste wurde verschrammt, der zweite geschreddert und der dritte war unleserlich. Meine Handschrift kann man gut lesen. In der Schule hatte ich in Schönschrift die besten Noten. Er meint meinen Hinweis. Ich bin Linkshänder und verschmiere alles, wenn ich mit dem Füllfederhalter schreibe. Sie geben also zu, sich gegenseitig des Mordes bezichtigt zu haben. Die beiden mögen sich nicht besonders. Was sie aber noch weniger mögen, sind Polizisten. Genau. Nie hätte ich einen Polizisten geheiratet. Polizisten sind dumm und lösen den ganzen Tag nur Kreuzworträtsel. Woher wissen Sie das? Ich wollte sagen, das ist eine Unverschämtheit. Polizisten sind nicht dumm. Ganz im Gegenteil, sie sind intelligent genug, um sich manchmal dumm zu stellen. Die richtigen Dummköpfe aber sind immer dumm, nicht wahr, Maloli? Wenn Sie es sagen, wird schon nichts dran sein. Genau so ist es. Und jetzt raus mit der Sprache. Wer hat wen umgebracht und weshalb? Sie, alle anderen, weil sie verrückt ist. Er, alle anderen, weil er verrückt ist. Und wer sind die anderen? Ich sehe hier keine Leichen herumliegen. Oder ist das wieder eines dieser virtuellen Spiele, in denen man mit Marilyn Monroe tanzen kann? Er stampfte nach draußen und ich folgte ihm. Er hörte sich geduldig an, was ich ihm über die WG zu berichten hatte. Nachdem er sich ausgiebig den Kopf gekratzt hatte, schüttelte er denselben und fuhr zurück zu seiner Dienststelle. Am nächsten Morgen traf ich ihn wieder vor der Villa. Wir haben wieder einen anonymen Hinweis gekriegt. Heute soll angeblich die Post abgehen. Da hält sich jemand ganz schön auf Trab. Allerdings. Dabei hätten wir Wichtigeres zu tun. In einer Woche ist der Polizistenball und ich kann immer noch nicht Walzer tanzen. Vielleicht fordert sie Frau Hösli zum Tanz auf. So eine WG wäre doch was für Sie. Sie haben schließlich Übung darin, den Mitmenschen auf die Nerven zu gehen. Ich weiß nicht, Maloney. Der Mensch ist ein Einzeltier. Schauen Sie, schon oft habe ich versucht, mit meiner Frau oder mit meinen Kollegen ein Kreuzworträtsel zu lösen. Doch es ging einfach nicht. Die schönsten Sachen im Leben kann man nur alleine machen. Also nicht alle, aber fast alle. Sie wissen schon, was ich meine. Vielleicht sollten Sie die Leichen der verstorbenen WG-Bewohner exhumieren, um Klarheit zu schaffen. Überall, wo Menschen nahe kommen, gibt es Mord und Totschlag. Üble Sache, Maloney. Ein Mensch allein kann höchstens sich selber umbringen, aber zu zweit wird schon ein Mord daraus. Und weshalb sollten alte Menschen besser sein als junge? Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Hinter diesen WGs lauert der Kommunismus, Mord und Totschlag, Maloney. Da schau her. Die Tochter von Frau Hösli scheint es eilig zu haben. Sie müssen etwas tun. Im ganzen Haus riecht es nach Gas. Vielleicht hatte Kamensky Blähungen. Keine Scherze, Maloney. Mein Instinkt sagt mir, dass diese Frau eine echte Bedrohung verspürt. Fahren Sie fort. Wir werden Ihnen zuhören. Das Haus kann jederzeit in die Luft gehen und Sie labern hier herum. Gas, Gas, es riecht nach Gas. Das ist typisch. Nicht mal Kuchen backen können diese WG-Kommunisten. Wir eilten zu dem Haus. Es roch tatsächlich seltsam. Ich öffnete alle verfügbaren Fenster, während der Polizist versuchte, eine alte Büste zu verhaften. Diese widersetzte sich ihm und fiel ihm auf den großen Zeh. Die Tochter von Frau Hösli fand derweil ihre Mutter ohnmächtig am Boden liegend, während Kamenski in Kampfanzug und Gasmaske hinter einem Sofa Deckung suchte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Alters-WG, zweiter Teil. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute Die Alters-WG. Dritter und letzter Teil. Was bisher geschah. Die einst vielgepriesene Idee einer Wohngemeinschaft alter Menschen hat die beiden sehr unterschiedlichen Frau Hösli und Herrn Kaminski zusammengebracht. Sie und vier weitere Bewohner bildeten eine WG, von der aber nur Hösli und Kaminski übrig blieben. Sie beschuldigen sich gegenseitig Nussmordes und machen auch sonst einen seltsamen Eindruck. Eines Tages riecht es in der alten Villa plötzlich nach Gas und Frau Hösli liegt ohnmächtig am Boden, während Kaminski sich mit Gasmaske hinter einem Sofa verschanzt. Frau Hösli wurde umgehend hospitalisiert und Kaminski gab nach längerem Zureden auf. Als ich zusammen mit ihm und dem Polizisten dabei war, gemütlich über die vergangenen Ereignisse zu plaudern, tauchte die politisch korrekte Journalistin auf und ging uns allen auf den Geist. Natürlich bin ich mir der Verantwortung bewusst, die ich als Journalistin in einer solch heiklen Angelegenheit habe. Deshalb finde ich es irgendwie gut, wenn wir die Geschichte von einer anderen Seite angehen könnten. Ich stelle mir das so vor. Brand in Alters-WG, Mann rettet Frau das Leben. Ich verwahre mich dagegen, diesem Giftzwerg das Leben gerettet zu haben. Frau Hösli arbeitet für ausländische Geheimdienste. Darüber sollten Sie einen Artikel schreiben. Es werden nämlich immer mehr Rentner von ausländischen Geheimdiensten angeheuert. Dafür gibt es keinerlei Beweise. Ich schlage deshalb vor, dass Sie die Schlagzeile ändern. Brand in Alters-WG, Polizist rettet Frau aus Flammenhölle. Selbstverständlich dürfen Sie ein Exklusivinterview mit mir machen. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwie gut finden soll. Ich darf nicht zu dick auftragen. Ich muss doch kritisch bleiben. Dann schreiben Sie einfach, Polizist rettet Frau aus Flammenhölle, Zustand kritisch. Ich glaube, die Frau weiß weder, was sie schreiben soll, noch wozu es gut sein soll. Ich muss doch sehr bitten. Die Chefredaktion hat mich schon zweimal lobend an einer Sitzung erwähnt. Vielleicht sollten wir die Dame der Flammenhölle übergeben. Sie wissen genau, dass das nicht geht. Es wird Zeit, dass wir uns um die Hintergründe der Tat kümmern. Wir haben einen Kuchen gefunden. Der Kuchen riecht seltsam. Es würde mich nicht wundern, wenn er vergiftet wäre. Dann ist Frau Hösli nicht an einer Gasvergiftung gestorben? Noch lebt sie. Freuen Sie sich nicht zu früh. Ah, wie oft habe ich davon geträumt, eines Tages ganz allein durch dieses Haus zu wandeln. Und wo bleibt Ihr Mitgefühl? Mitgefühl muss sein. Reue und Mitgefühl. Das liest sich gut. Ich wollte töten, doch ich hatte Mitleid mit dem Opfer. Mir wird gleich speiübel. Ich glaube, Sie verschwinden jetzt besser. Und wo bleibt die Pressefreiheit? Ich werde es Ihnen mitteilen, wenn ich ihr begegnen sollte. Im Krankenhaus suchte ich vergeblich nach Frau Höslis Tochter. Dafür traf ich den Soziologen, der neben dem Bett der Kranken ausharrte. Er erzählte eine rührende Geschichte von seiner eigenen Mutter, die er pflegte bis an ihr Ende. Den Tränen nahe drohte ich ihm mit meiner linken Faust. Schon gut, ich bin absolut gegen Gewalt. Lieber verleugne ich mich, ja, ich würde sogar meine Mutter selig verleugnen, um damit Gewalt verhindern zu können. Nur Boxkämpfen kann ich nicht widerstehen. Wenn im Fernsehen in der Zeitlupe die Schweißtropfen durch die Luft wirbeln und der Kopf nach einem harten Schlag nach hinten fliegt, das ist absolut erregend, finden Sie nicht auch? In Frau Höslis Körper wurden Spuren von Arsen gefunden, genauso in dem Kuchen in der Villa. Das scheint mir nicht unbedingt Kaminskis Stil zu sein. Wer aber könnte sonst noch Böses gegen Frau Hösli wollen? Was schauen Sie mich so an? Ich bin absolut nicht fähig, Böses zu tun. Immer wieder habe ich es versucht, doch ich schaffe es nicht einmal bei Rot über die Straße zu gehen. Gewissensbisse plagen mich nächtelang. Immer wieder sehe ich die Ampel rot leuchten und ich höre eine innere Stimme, die mir sagt, Bruder, sagt sie, so etwas macht man nicht. Pfui! Sie beobachten das Haus Tag und Nacht. Ihnen müsste aufgefallen sein, wer den Kuchen gebracht hat, oder? Absolut. Leider widerstrebt es mir... Wer den Kuchen... Ich habe mich nämlich in die Dame verliebt. Bedauerlich. Wie heißt die Dame und wo wohnt sie? Sie dürfen nichts Schlechtes über sie denken. In ihrer Jugend wurde sie von all ihren Puppen verlassen, sind eines Nachts plötzlich verschwunden. Ein Verlust, den sie nie verkraftet hat. Ganz tief im Inneren hat sie dafür ihre Mutter verantwortlich gemacht. Am Abend stand ich zusammen mit dem Polizisten in der Kantine des Polizeipräsidiums. Vor uns türmten sich mehrere übelriechende Kuchen. Der Polizist blätterte in einem Kochbuch und wunderte sich darüber, dass keine der seltsamen, an Steine erinnernden Werke aus dem Backofen Ähnlichkeiten mit den Abbildungen in dem Kochbuch hatten. Es kann doch nicht so schwierig sein, einen Kuchen zu backen. Irgendetwas habe ich falsch gemacht. Aber was? Bei diesem Fladen fehlte die Hefe. Bei diesem Rachentöter haben sie Salz und Zucker verwechselt. Und bei dieser Kreation, die nach Schuhputzmittel riecht, haben sie vergessen, den Backofen vorher nach Fremdgegenständen zu untersuchen. Aber jetzt habe ich alles richtig gemacht. Wieso doch, Maloney? Am liebsten würde ich reinbeißen. Das müssen Sie auch. Ich weigere mich, Vorkoster zu spielen. Und Sie glauben, dass wir mit diesem Kuchen einen Mord aufklären können? Frau Hösli lebt noch. Sie wird vermutlich durchkommen. Dieser Kamensky wird er jetzt allein in der Villa leben. Ein unmöglicher Kerl, hält alle anderen für Agenten fremder Geheimdienste. Wie ist er doch gleich? Mossid kommt in Kreuzworträtseln vor. Nein, nein, jetzt verwechsel ich etwas. Wie hieß doch gleich diese Meerenge da, wo der Arafat in den Mossad mündet? Er nahm den Kuchen aus der Röhre und verbrannte sich ein paar Finger dabei. Er kühlte sie im Eisfach. Und danach schmissen wir all die missglückten Kuchen in den Mülleimer und gingen mit unserem Prachtstück zu Frau Höslis Tochter. Diese machte einen irritierten Eindruck. Hat dieser Kamensky ein Geständnis abgelegt? Das ist nur eine Frage der Zeit. Leider hatte ihre Mutter keine Gelegenheit mehr, von diesem ausgezeichneten Kuchen mehr als ein Stück zu essen. Deshalb dachte ich, wir machen es uns hier gemütlich bei Kaffee und Kuchen. Kaffee ist mir ausgegangen. Das macht nichts. Ich trinke Tee. Und Maloney ist mit einem Schluck Brennsprit zufriedenzustellen. Ich habe weder Tee noch Zeit, mich mit Ihnen zu unterhalten. Meiner Mutter geht es sehr schlecht. Sie wird durchkommen. Wer sagt das? Die Ärzte. Aber die sind auch nicht besser als die Kurpfuscher in den Fernsehserien. Sie können also noch immer auf einen Kunstfehler hoffen. Genau. Zuerst aber essen wir ein Stück Kuchen. Wie der duftet. Meine Frau könnte ihn nicht besser machen. Ich esse keinen Kuchen. Und Sie sollten auch nichts davon essen. Unsere Mägen sind abgehärtet. Seiner aus der Polizeikantine und meiner von Geburt an. Ich hol jetzt ein Messer und dann essen Sie. Ich esse nichts. Sie können mich nicht zwingen. Niemand kann mich zwingen. Wussten Sie eigentlich, Maloney, dass man Arsen auch in Backöfen nachweisen kann, wenn darin mit Arsen angereicherte Kuchen gebacken wurden? Interessant. Vielleicht sollten Sie gleich die ganze Küche mit aufs Revier nehmen. Da können Sie lange suchen. Ich habe das Arsen erst später... den Zuckerguss, wollte ich sagen. Sie bringen mich völlig durcheinander. Ich glaube, das genügt. Im Namen aller Backpulver, Sie sind verhaftet. Ich muss dir es einfach tun. Da ist etwas in mir drin, das verlangt dir danach. Töte deine Mutter und du bist frei. Immer wieder habe ich diese Stimme gehört. Dagegen helfen Wachspfropfen. Ich glaube, sie redet von einer inneren Stimme. Üble Sache, Maloney. Die Leute reden immer weniger miteinander. Kein Wunder, dass wir es immer häufiger mit inneren Stimmen zu tun bekommen. Meine innere Stimme sagt mir, dass es Zeit ist, nach Hause zu gehen. Und wer soll jetzt den guten Kuchen essen? 6 Stunden habe ich gebraucht, um dieses Meisterwerk herzustellen. Und jetzt will niemand davon kosten. Mein Kuchen war besser. Das war aber jetzt eine gemeine Bemerkung. Dafür werden Sie noch büßen. Sie werden bei Wasser und Kuchen schmachten im Gefängnis. Und raten Sie mal, wer den Kuchen extra für Sie zubereiten wird. Da läuft Ihnen sicher schon das Wasser im Munde zusammen. Nanu. Nanu. Wieso wird die Dame so grün im Gesicht? Die Dame übergab sich mehrere Male und musste entkräftet mit der Ambulanz abtransportiert werden. Ich biss aus Versehen in ein Stück Kuchen und mein Gaumen stieß in geschmackliche Richtungen vor, die nie ein Mensch zuvor gekostet hatte. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten die Alters-WG, dritter und letzter Teil.